Abschnitt 3 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria zur Mühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript. Erster Teil. Die Aufforderung. Ich muss mit Ihnen über eine äußerst wichtige und einigermaßen seltsame Angelegenheit sprechen, sagte Manny. Mir war alles einerlei. Ich setzte mich nieder, bereit, ihn anzuhören. Ich las Ihre Abhandlung über die Elektronen und die Materie, begann er. Ich studierte selbst einige Jahre diese Frage und finde in Ihrer Abhandlung viele wertvolle, richtige Ideen. Ich verbeugte mich schweigend und er fuhr fort. Ihre Arbeit enthält eine für mich besonders interessante Bemerkung. Sie gelangen dort zu der Annahme, dass die elektrische Theorie der Materie zur unvermeidlichen Voraussetzung eine Schwerkraft hat, die sich aus der elektrischen Kraft sowohl als Anziehungskraft wie auch als Abstoßungskraft ergibt, was zu einer neuen Auffassung der elektrischen Schwerkraft unter einer anderen Formel führen muss. Das heißt, wir erhalten dadurch eine Art der Materie, welche die Erde abstößt, anstatt sie anzuziehen, und das Gleiche gilt auch für die Sonne und die anderen uns bekannten Körper. Sie bringen als Vergleich die diamagnetische Abstoßungskraft der Körper und die Abstoßung der Parallelströme. All dies ist bei Ihnen nur angedeutet. Doch glaube ich trotzdem, dass Sie diesen Voraussetzungen größere Bedeutung beimessen, als Sie in Ihrer Arbeit zugeben wollen. Sie haben recht, erwiderte ich. Ich glaube, dies ist der einzige Weg, auf dem die Menschheit das Problem der freien Bewegung in der Luft sowie jenes der Verbindung zwischen den Planeten zu lösen vermag. Aber mag nun diese Idee in sich richtig sein oder nicht, jedenfalls ist sie bis zum heutigen Tage fruchtlos geblieben, weil uns die richtige Theorie der Materie und der Schwerkraft fehlt. Gibt es noch eine andere Art der Materie, so ist es scheinbar unmöglich, diese zu entdecken. Die Anziehungskraft besteht für das ganze Sonnensystem, aber ebenso war es, dass sie bei dessen Entstehung, als sich dieses aus der Nebulosität herausbildete, noch nicht bestand. Dies bedeutet, dass wir diese Art der Materie noch theoretisch bilden und erst dann praktisch schaffen müssen. Heute fehlen uns hierzu noch Mittel und Wege. Wir ahnen bloß die Aufgabe, die wir zu lösen haben. Trotzdem ist das Problem bereits gelöst, erklärte Manny. Ich blickte ihn verblüfft an. Sein Gesicht war wie immer völlig unbewegt, aber im Ton seiner Stimme lag etwas, das mich hinderte, ihn für einen Scharlatan zu halten. Vielleicht ist er geisteskrank, fuhr es mir durch den Kopf. Ich habe keineswegs den Wunsch, Sie zu täuschen, weiß genau, was ich sage. Mit diesen Worten antwortete er auf meine Gedanken. Hören Sie mich geduldig an. Später, wenn es nötig ist, werde ich Ihnen die Beweise erbringen. Und nun berichtete er Folgendes. Die gewaltige Entdeckung, von der hier die Rede ist, war nicht die Leistung einzelner Personen. Sie gehört einer ganzen wissenschaftlichen Gesellschaft an, die seit recht geraumer Zeit besteht und schon lange an diesem Problem arbeitete. Diese war bis heute eine Geheimgesellschaft, und ich bin nicht bevollmächtigt, Ihnen Näheres über deren Ursprung und Geschichte mitzuteilen, solange ich nicht mit dem Oberhaupt zusammengekommen bin. Unsere Gesellschaft hat in vielen wichtigen Dingen die akademische Welt weit überholt. Die Radiumelemente und deren Zersetzung waren uns lange vor Curie und Ramsay bekannt, und unseren Genossen gelang eine weit tiefgehendere Analyse der Materie. Auf diesem Wege ahnten wir die Möglichkeit des Bestehens von Elementen, die die Erdkörper abstoßen, und vervollkommnenden die Synthese dieser Minusmaterie, wie wir sie abgekürzt nennen. Nun fiel uns die technische Ausarbeitung und Anwendung dieser Entdeckung nicht mehr schwer. Vor allem einen Flugapparat zu bauen, der sich in der Atmosphäre unserer Erde zu bewegen vermag, dann einen Apparat, der imstande ist, die Verbindung mit den übrigen Planeten herzustellen. Mannys gelassener, überzeugter Ton vermochte nicht zu verhindern, dass mir seine Erzählung äußerst seltsam und unwahrscheinlich erschien. Und es gelang Ihnen tatsächlich, all dies zu leisten und dabei das Geheimnis zu wahren, unterbrach ich seine Rede. Ja, denn dies erschien uns von ungeheurer Wichtigkeit. Wir fanden, dass es äußerst gefährlich wäre, unsere wissenschaftliche Entdeckung bekannt zu geben, solange der größte Teil der Länder eine reaktionäre Regierung besitzt. Und ihr russischen Revolutionäre müsst mehr als alle anderen mit dieser unserer Ansicht übereinstimmen. Betrachte doch, wozu eure asiatische Regierung die europäischen Verbindungs- und Vernichtungsmittel benutzt. Sie wendet sie an, um hier alles Lebendige, Fortschrittliche zu erdrosseln und samt der Wurzel auszureißen. Was ist an diesem halb feudalen, halb konstitutionellen Reich Gutes, auf dessen Thron ein kriegslustiger, schwarzhafter Dummkopf sitzt, der sich von allbekannten Gaunern lenken lässt? Wozu bestehen in Europa bereits zwei kleinbürgerliche Republiken? Es ist klar, dass wenn unsere Flugmaschinen bekannt würden, die Regierung sich ihrer bemächtigen, sie zu einem Monopol umwandeln würde, um sie zur Machtstärkung der herrschenden Klasse auszubeuten und anzuwenden. Dies wollen wir auf keinen Fall gestatten. Deshalb soll auch in der Erwartung günstigerer Bedingungen das Monopol in unseren Händen bleiben. Ist es Ihnen tatsächlich gelungen, einen anderen Planeten zu erreichen? Erkundigte ich mich. Ja, wir erreichten die zwei nächsten tellurischen Planeten, Venus und Mars. Den toten Mond rechne ich selbstverständlich nicht mit. Wir sind nun damit beschäftigt, die Einzelheiten genauer kennenzulernen. Wir besitzen alle nötigen Mittel. Was uns fehlt, sind starke, hoffnungsvolle Menschen. Bevollmächtigt von meinen Genossen fordere ich Sie auf, sich uns anzuschließen. Selbstverständlich würden Sie dadurch alle unsere Pflichten auf sich nehmen und alle unsere Rechte genießen. Er verstummte, wartete auf eine Antwort. Die Beweise, sagte ich, Sie versprachen mir Beweise zu geben. Manny zog aus der Tasche eine Glasflasche, gefüllt mit einer metallischen Flüssigkeit, die ich für Quecksilber hielt. Seltsamerweise jedoch füllte diese Flüssigkeit bloß den dritten Teil der Flasche, und zwar befand sie sich nicht auf dem Grund, sondern im oberen Teil, in der Nähe des Flaschenhalses. Ja, sie reichte sogar bis an den Pfropfen. Manny drehte die Flasche um, und nun sank die Flüssigkeit auf den Grund, das heißt, sie strebte abermals in die Höhe. Manny ließ das Fläschchen los, und es schwebte in der Luft. Dies war unglaublich, aber dennoch sah ich es genau, konnte nicht daran zweifeln. Die Flasche besteht aus gewöhnlichem Glas, erklärte Manny. Sie ist mit einer Flüssigkeit angefüllt, die Körper des Sonnensystems abstößt. Die Flüssigkeit verfolgt nur den Zweck, der Flasche Gleichgewicht zu verleihen, hat sonst keinerlei Bedeutung. Nach dieser Methode verfertigen wir die Flugapparate. Sie bestehen aus gewöhnlichem Material, enthalten aber ein Reservoir, das mit der nötigen Menge der Materie der negativen Art gefüllt ist. Dann galt es noch, diesem Apparat die gebührende Bewegungsschnelligkeit zu verleihen. Für die irdischen Flugmaschinen genügt ein elektrischer Motor mit Luftschrauben. Für die interplanetare Bewegung freilich genügen diese Mittel nicht. Dort verwenden wir eine völlig andere Methode, mit der ich Sie später bekannt machen werde. Es war unmöglich, noch weitere Zweifel zu hegen. Was fordert Ihre Gesellschaft außer der Pflicht, das Geheimnis zu wahren, von jenen, die sich ihr anschließen? Sie stellt fast keine anderen Forderungen, kümmert sich weder um das Privatleben noch um die gesellschaftliche Tätigkeit der Genossen, falls letztere nicht für die Ziele unserer Gesellschaft schädlich ist. Doch muss ein jeder, der sich der Gesellschaft anschließt, irgendeine wichtige, verantwortungsvolle, von der Gesellschaft gestellte Aufgabe erfüllen. Dies dient einerseits dazu, die Verbindung zwischen ihm und der Gesellschaft zu verstärken, andererseits aber dazu, seine Fähigkeiten und seine Energie zu beweisen. Es würde also auch mir ein derartiger Auftrag, eine derartige Aufgabe auferlegt werden? Ja. Was? Sie müssten sich der Expedition anschließen, die sich morgen im großen Eteronef nach dem Planeten Mars begibt. Wie lange wird diese Expedition währen? Das ist noch unbekannt. Der Flug hin und zurück nimmt wenigstens 5 Monate in Anspruch. Es ist auch möglich, dass die Expedition überhaupt nicht zurückkehrt. Das begreife ich und daran liegt mir auch nichts. Aber meine revolutionäre Arbeit, Sie sind, wenn ich nicht irre, selbst Sozialdemokrat und werden diese Schwierigkeit begreifen. Wählen Sie, wir halten die Unterbrechung Ihrer Arbeit unumgänglich notwendig für Ihr Werk. Für die einmal Aufgenommenen gibt es kein Zurück. Eine einzige Weigerung ist eine Weigerung auf ewig. Ich überlegte, ob sich der eine oder andere Arbeiter aus der Breitenmasse ausschaltete, hatte für die Sache und das Ziel nicht die geringste Bedeutung. Auch vermöchte ich nach der vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit unserer revolutionären Bewegung vermittels der neuen Verbindungen, Kenntnisse und Mittel weit nützlicher zu sein. Ich entschloss mich. Wann muss ich zur Stelle sein? Sofort, Sie kommen gleich mit mir. Können Sie mir noch 2 Stunden geben, damit ich die Genossen verständige? Sie müssen mich morgen im Bezirk vertreten. Dies ist schon fast getan. Heute kam André, der aus dem Süden geflohen ist. Ich teilte ihm mit, Sie würden vielleicht verreisen und er ist bereit, Ihre Stelle einzunehmen. Während ich Sie hier erwartete, schrieb ich auf gut Glück an ihn und erteilte ihm die nötigen Anweisungen. Wir können unterwegs den Brief für ihn abgeben. Ich vermochte nicht länger zu schwanken. Rasch vernichtete ich einige persönliche Schriften, schrieb an meine Wirtin und kleidete mich an. Manny war schon bereit. So gehen wir. Von diesem Augenblick an bin ich Ihr Gefangener. Sie sind mein Genosse, entgegnete Manny. Ende von Abschnitt 3.